Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! In Berlin beschließt die Koalition den flächendeckenden Mindestlohn. Doch manche sagen, das hilft eh nicht, das wäre erheblich viel zu wenig. Mit 8,50 Euro, da fängt das Leben an. Mit 8,50 Euro, da hat man Spaß daran. Mit 8,50 Euro ist beim Shoppen schnell Schluss. Denn 8,50 Euro reicht nur für'n Bus. Bei Frankreichs Wahl gewinnt der Front National. Rechts, rucki zucki. Und Japans Walfängerei ist ab jetzt illegal. Sushi macht keinen Quatsch. Deutschlandweit! Deutschlandweit! Pilotenstreik! Pilotenstreik! Die Lufthansa streicht tausende Flüge.